Gedenken an den Terroranschlag. Que la paz te cubra, o Ciudad de la Paz. Möge der Frieden dich bedecken, o Stadt des Friedens. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich heiße Sie im Namen der Crew auch herzlich willkommen im Niemandsland auf Kontrabanda FM 91,4. Hallo, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Montag und heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland auf Kontrabanda 91,4 FM. Es ist Montag, der 10. Dezember 2018. Es gibt jetzt 2 Stunden Radiosendung live von der Plaza Real hier aus dem Herzen von Barcelona. Ich begrüße die Arbeiterklasse und alle, die es werden wollen. Wir begrüßen die Fabrikarbeiter, die Straßenkehrer und Taxifahrer, die Bäckerinnen und Lehrerinnen, die Bauarbeiter und Ingenieurinnen, die Friseusen und Friseure, die Hausmeister und Fußballprofi-Frauen, die Sozialarbeiterinnen und Sekretärinnen, die Kindergärtnerinnen und wir begrüßen alle Schauspieler und Musikerinnen, alle Kellner und Köchinnen. Weiterhin die Busfahrer und Lokomotivführerinnen, die Putzmänner und Zimmermädchen. Wir begrüßen alle Pilotinnen und Bäuerinnen, die Erntehelfer und Fischer, die Radiosprecher und die Ärztinnen. Willkommen im Niemandsland. Kontrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und Bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Wir werden Ihnen auch heute wieder 2 Stunden Kultur, Politik, Geschichte und sehr aktuelle Themen bieten und unsere Kommentare dazu und unsere Versuche, die Welt zu erklären, ihre Gemeinheiten zu entlarven und vielleicht sogar hier und da Alternativen aufzuzeigen im Niemandsland. Wir leben in einer Kultur, in einer Welt, wo alles verkauft wird. Nicht nur Waren, sondern Menschen, Bodenschätze, Fabriken,

Dahinter trug man die Kränze, so zahlreich, so prunkvoll, so schön, wie sie nur in diesem Land der Blumen möglich sind. Und dann kam eine ungezählte Menge von Soldaten und Arbeitern, alle im Overall oder Trainingsanzug, dem offiziellen, ach so schönen Kleid der Republik. Es war irgendein bekannter Genosse, der an der Front gefallen war und dem man das Geleite gab. Und dieses Geleite hatte zweifellos Ähnlichkeit mit kindlichen Festen, die wir in gleichen Fällen, beim Tod eines Vogels, dem Unglücksfall einer Puppe und dergleichen, zu veranstalten pflegen. Zweifellos waren auch die Gefühle dieser Leidtragenden ähnliche wie bei uns Kindern. Neben wirklicher, ehrlicher und tiefer Betrübnis über den Verlust eines Gefährten und die Vergänglichkeit des Irdischen fühlt man sich doch erhoben, dass man gewürdigt ist, eine solch wichtige Angelegenheit zu zelebrieren, und genießt innerlichst das festliche Aufsehen und die dekorative Rolle, die man dabei spielen darf. Sie sind auch noch Kinder, die meisten, die dort mitgehen, 20, 18, 16-Jährige. Ich bin nicht sicher in diesem Land des schnellen Reifens, ob nicht noch Jüngere unter ihnen waren. Die Republik hat in diesem Kampf auf Tod und Leben alles erfasst, was jung, gesund und waffenfähig ist. Dies ist es, was das Bild von Stadt und Land bestimmt, junges Leben, das sich gesammelt und gefunden hat zu einer großen Aufgabe, zur Verteidigung des Landes, zur Verteidigung jeder Zukunftsmöglichkeit und alles dessen, was das Leben wertvoll macht. In allen anderen Ländern Europas finden wir die Jugend mutlos, ziellos, bedrückt von dem Bewusstsein, überflüssig zu sein und damit hineingezwungen in einen Wettkampf auf Leben und Tod, um den Platz an der Sonne, um die Möglichkeit von Glück und Erfolg. Das macht das Leben unserer Jugend so gespenstig. Denn Jugend will Kameradschaft, will das Abenteuer des Daseins gemeinsam mit Weggenossen wagen. Aber in unserem Europa, wo alles in Besitz genommen ist, wo kein Raum ist für Neugekommene, da ist der Kamerad zugleich der Konkurrent und damit der Gegner. Darum ist Jugendleben so doppelbödig unwahr, zwiespältig bis hinein in die scheinbar ritterlichste und unbeschwerteste Lebensform, den Sport. Nichts, was die Verlogenheit unserer Kultur so unbarmherzig enthüllt, wie die unjugendliche Unerbittlichkeit unserer großen Sportkämpfe von der Tour de France bis zu den Olympiaspielen. Denn überall geht es ja nicht um das heitere Spiel der Kameraden, die den Besten unter sich finden wollen, sondern um den Existenzkampf, den Kampf um einen Ruhm, der nur ein anderes Wort ist für Geld und jeden Genuss, den Geld bieten kann. Europa hat keinen Raum für seine Jugend. Darum war es den Diktatoren so leicht, diese unerwünschte Jugend zu sammeln mit der Täuschung einer Scheinkameradschaft, mit dem Köder von Eroberung, Gewinn und vielversprechenden Abenteuern, die in Abessinien endeten, im Granathagel von Guadalajara und in den Mörderflügen über dem Baskenland, die die Betrogenen dem Fluche der überfallenen und hingemordeten Völker ausliefern. Spanien hat Platz für seine Jugend. Wenn die Republik siegt, so wird das weite, schöne, unerschlossene Land jeden Mann und jede Frau brauchen können für Aufgaben, die sich über Jahrzehnte und über Jahrhunderte erstrecken. So erklärt sich wohl das Wunder, dass die jungen, undisziplinierten Menschen, die in den ersten Monaten des Krieges mit Steinen und Knüppeln gegen Maschinengewehre und Tanks anrannten und hingemäht wurden, die aber auch, falls sie die Lust überkam, ihre Stellung einfach im Stich ließen, heute Soldaten sind, die immer wieder bei Brijuega an der Guadarrama-Front, bei Brunete, den Gegner mit der alten Todesverachtung, aber mit einer ganz neuen Disziplin überraschen. Man lernt Geschichte verstehen beim Anblick dieses Knabenheeres. Ich habe erst dort begriffen, was das Revolutionsheer der Jakobiner gewesen sein muss, warum es auf die Dauer all den geschulten Söldnerheeren Europas überlegen war und warum mit ihm eine neue Epoche der Geschichte begann. Diese Epoche ist zu Ende. Sie war nicht so menschlich, heiter und reich, wie damals die Jakobiner glaubten. Sie war ebenso sehr zerstörend wie aufbauend. Sie machte den Besitz zum Maßstab aller Dinge und hat im Besitzbürger einen der niedrigsten und hässlichsten Menschentypen geschaffen. Zum ersten Mal nach dem Sowjetexperiment, das aber unter gänzlich anderen und uneuropäischen Verhältnissen vor sich ging, hat hier die Jugend das große, vielleicht das größte Abenteuer auf sich genommen, den Menschen in seine Rechte einzusetzen, und verteidigt diese Rechte an der Front und in der Werkstatt mit ihrem Leben und mit heißer körperlicher und geistiger Arbeit. Jugend ist verspielt, wo immer sie jugendlich ist. Das weiße Viergespann des Leichenzuges war solch ein Spiel. Sie spielen auch mit ihren Waffen, mit dem Wachdienst, mit ihren Fantasieuniformen. Sie spielen mit theoretischen Kontroversen. In Katalonien hat im Mai 14 Tage lang dieses Spiel sehr blutige Formen angenommen. Sie spielen sehr erfolgreich Propaganda und Proletkult. Und es ist überraschend, wie begabt sie sich zeigen. An der Guadalajara-Front sah ich ein Sportfest der jungen Soldaten, ohne all die schmutzige Missgunst unserer großen Wettkämpfe. Und sie haben mitten im tödlichen Ernst eine unerschöpfliche Heiterkeit. Wir waren in Valencia im Kino. Gerade in den Tagen, als in Barcelona gekämpft wurde, Valencia unter Fliegerangriffen stand und so früh im Jahr die Lebensmittelknappheit recht bedenklich wurde. Also Grund genug, bedrückt zu sein. Das Kino war voll von jungen Milicianos mit ihren Freundinnen. Gespielt wurde Disney, alle altvertrauten Filme, Mickey Maus, Die drei kleinen Schweinchen, Der Wolf und die sieben Geißlein, Der Hahnenkampf. Im Ganzen waren es 6 Disney-Filme. Dazwischen spanische aktuelle Nachrichten. Eine Schuleinweihung, Flüchtlinge, ein Gefangenenverhör und, erschütternder als alles, das Bombardement von Madrid. 6 Disney-Filme gehen unter allen Umständen über meine Fassungskraft. Aber sie gingen nicht über die Aufnahmefähigkeit meiner Umgebung. Wären es 9-Jährige gewesen, sie hätten nicht herzlicher, hingerissener, selbstvergessener lachen können. Waren sie Kinder? Ja, Kinder und Helden. Ein Offizier erzählt mir ein Erlebnis. Einem 20-Jährigen werden von einer Granate beide Beine weggerissen bis zu den Knien. Er verblutet nicht und liegt im Lazarett, ein Krüppel für sein ganzes junges Leben. Der General besucht ihn, etwas besorgt. Was soll er ihm sagen? Wie wird der Ärmste ihn empfangen? Der Junge sagt: »Bist du mit mir zufrieden?« »Menschen«, sagen sie einem, »Menschen haben wir genug. Jungspanien hat 20 Millionen Menschen, Italien 40, Deutschland 65. Aber wer zweifelt daran, dass auch 100 Millionen nicht die 12 Millionen der Republikaner besiegen können, die um das kämpfen, was mehr ist als Gesundheit und Leben, um die Freiheit und die Zukunft ihres Landes, um die Freiheit und die Zukunft Europas. Sie müssen das ganze Volk ausrotten, wenn sie dies Jahr des Freiheitskampfes ungeschehen machen wollen.« Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 101, eine Niemandslandproduktion 2018. Bibliografische und biografische Angaben. Die Autorin dieses Textes, Anna Siemsen, wurde 1882 in Mark in Westfalen geboren. Sie war Lehrerin und später Honorarprofessorin an der Universität Jena. Sie war Mitglied der USPD. Ab 1928 war sie Reichstagsabgeordnete der SPD. Nach Bruch mit der SPD wurde sie Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei. 1933 erhielt sie Berufsverbot und emigrierte in die Schweiz. Sie unternahm 2 Reisen in das republikanische Spanien. Im April und Mai 1936, um Material über die Auswirkungen der Volksfrontpolitik auf sozialem und pädagogischem Gebiet zu sammeln, und im Mai 1937 als Begleiterin eines Lebensmitteltransports des Schweizer Arbeiterhilfswerks. 1946 kehrte sie nach Deutschland zurück, wo sie an der Universität Hamburg neue Literatur lehrte und am Pädagogischen Institut einen Sonderlehrgang zur Ausbildung von Volksschullehrern leitete. Anna Siemsen starb 1951 in Hamburg. Der Text »Junge Soldaten« wurde 1937 verfasst und stammt aus dem Buch von Anna Siemsen, »Spanisches Bilderbuch«, erschienen im Komet Verlag Düsseldorf 1947. »Der Augenblick wird kommen, da alle Herzen wie eine Flamme auflodern und dem Faschismus ausbrennen werden.« Pasaremos. Montag. Ding dong, halleluja. Zeit für Geld, Zeit verkommt. Mein Baby soll doch, weil er mich will, er mir im ewigen Leben einzugehen. Ja, Mori mir auf das Soul, Mori mir auf das Soul, Mori mir auf das Soul, Mori mir auf das Soul und so weiter. Etc., etc. Nagel mein Herz in mein Fensterholz, sei mich in meinen Sehnen ab oder stürz ab. Macht bald alle Abschluss laden, mein Herz geladen, mein Herz entsichert, mein Herz ist heute noch angelegt. Sie verfehlt, hab in die Versenkung und schon eher. Mori mir auf das Soul, Mori mir auf das Soul, Mori mir auf das Soul, Mori mir auf das Soul. Wie Sitz schon wieder Tageslicht, glaub es nicht, aber es ist da, niemand hat danach gefragt. Dienstag. Postkarte geht auf, Film im Unterkopf. Erdspalte tut sich auf, die Glut im Krach an die Erde. Verstand die Hälfte der Weltbevölkerung, alle Helden tot, Happy End. Im Krater blühen wieder die Bäume, freigegeben ab 16 Jahre. Mittwoch. Mori Mido Fissasso, Mori Mido Fissasso, Mori Mido Fissasso, Mori Mido Fissasso. Ich wollte im roten Faden, streue Steinchen hinter mir. Mein Kopf ist ein Labyrinth, mein Leben ist ein Minenfeld. Mein Kopf ist ein Labyrinth, mein Leben ist ein Minenfeld. Abend und Ruhe. Klarinette. Neues Spiel, neues Glück. Geh nicht über los. Freitag. Ich muss immer mit der Angst verlesen. Hinterlies nur ein Verlies im Schritt danach. Und dann bin ich ein Vorraum. Ich zeig halt alle Wunden an Seelen, nur die Schnecken. Nimm meine Teufelskarte. Ein Leben für jeder, den Magen ausgepumpt. Hoppla. Mori mi do fissasso, Mori mi do fissasso, Mori mi do fissasso, Mori mi do fissasso. Nein, zu wie neuen Tag. Halleluja, nichts wie weg. Gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, nichts wie weg. Gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, sag ja, sag ja. Gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, heißer. Sonntag. Mein Kopf ist ein Labyrinth, mein Leben ist ein Minenfeld. Mein Kopf ist ein Labyrinth, mein Leben ist ein Minenfeld. Heißer, heißer, heißer, oben Haut und Sieg. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Niemandsland, un programa en alemany a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM i visca Barcelona. Thank you. vor genau 30 Jahren. Ich war barfuß und schwanger in New York. War ich müde. Ich gebar ein Kind. Es war ein Junge und ein Mädchen. Und es schlief. Ich warf es in den Fluss. Weit hinaus in die Seine. Ich war gut betucht und wunderschön in Paris. Da lachte ich laut. Mit goldenen Zähnen schrieb ich S.O.S. ins Gegenlicht. Unten am Hafen von Gibraltar taufte ich Schiffe. Das war mein Job. Nimm mich mit, eins. Nimm mich mit, zwei. Nimm mich mit. Dreimal in dieser Woche war ich glücklich. Und abends, da war ich nicht froh. Ich war Nackttänzerin in einer Freakshow am Alex. Mein Körper ging an und ging aus. Ich hatte einen Mann und einen Freund und die Katze bekam Junge. Ich warf sie in den Fluss, allesamt weit hinaus über die Schulter ins Glück. Ja. Ja. Müde Miss Liberty. Und die Katze bekam Junge. Ich warf sie in den Fluss. Allesamt weit hinaus über die Schulter ins Glück. So schön mit goldenem Haar. Und das Kind kann nicht schwimmen. Es schläft nur immer zu. Bin ich müde. Ich bin müde. Ich bin müde. Hudson Bay. Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Die erste halbe Stunde ist rum vom heutigen Niemandsland. Montag, der 10. Dezember 2018, 13.30 Uhr am Mittag, am frühen Nachmittag. Werner ist im Studio. Hallo, guten Tag. Wie geht's? Hallo, guten Tag. Gut geht's. Dir hoffentlich auch. Ja, ja, alles bestens. Eine tolle Woche, ein toller Start. Die Woche begann direkt mit einer Demo, auf der ich vorhin dabei war. Das ist eine Demo der Pensionistas SOS. Die protestieren immer weiter. Wir protestieren immer weiter gegen eine Verschlechterung der Renten. Wir wissen ja, das große Ziel der Herrschaften ist es, die Renten endlich mal irgendwann zu privatisieren, dass diese staatliche Rentenversorgung endlich mal wegfällt und dann können die Leute sich krumm, krummer und am krümmsten legen. Krumm, krümmer, am krümmsten. Das ist das große Ziel der Herrschaften und der Finanzmärkte und der neoliberalen Klasse. Macron, dem ist das ja ins Auge gegangen, der hat ja gedacht, die Idioten haben mich gewählt, so einen Typen wie mich, denen kann man alles verkaufen. Und da hat er sich wohl verkalkuliert. Er hatte ja auch ein ehrgeiziges neues Privatisierungsprogramm, Kürzungen, Renten privatisieren. Und das ist wohl in die Hose gegangen, oder? Ja, ja, so sieht's aus. Also die französische Revolution, das ist jetzt schon über 200 Jahre her. Aber die Forderungen sind die gleichen wie damals. Macron ist es jetzt, der absolute Fürst. Kopf ab. Mal sehen, ob er unter die Guillotine kommt oder nicht. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Ja, also diese Proteste da in Frankreich, die haben ja schon vor 4 Wochen oder so angefangen, haben sich immer mehr ausgebreitet, aber wir haben ja schon ein paar Mal die Sache kommentiert und es ist halt keine klare Stoßrichtung da zu sehen ist. Aber was jetzt ganz klar ist, ganz augenscheinlich, es sind nicht nur empörte Bürger, die sich über die vorgesehene Benzinsteuer aufregen, sondern es ist jetzt wirklich ein breiter Volksaufstand in ganz Frankreich und Leute aus allen Schichten, junge, alte, Mittelständler, Arbeiter auch, obwohl die Gewerkschaften noch nicht organisiert und alles Mögliche, buntes Durcheinander, aber alle empört und gegen Macron. Und sein Problem ist jetzt natürlich, er hat die Sache voll unterschätzt von Anfang an, dass es da bei dieser Bewegung der Gelben Westen keine führenden Köpfe gibt. Ja, und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass mit wem spricht er jetzt, um die Sache runterzufahren, ja. Und deshalb kriegt er das auch nicht in den Griff. Mit wem verhandeln? Ne? Ich glaube, früher da haben sich schon ein paar gebildet, ein paar Komitees, die verhandeln wollen. Ja, ja, und dann untereinander sagen die wieder, nee, du hast kein Recht für alle zu sprechen und so weiter. Ja. Und früher, vor diesem Dilemma, bei anderen Situationen oder auch in anderen Ländern, dann hat die Polizei wenigstens dann noch die Anmelder von den Demonstrationen festgenommen, hat versucht, die da verantwortlich zu machen. Und nur die tun heute ihre Demonstrationen gar nicht mehr anmelden. Ne? Die verabreden sich über WhatsApp oder Twitter und dann geht's los. Ja. Gut, und in Paris, das ist mir persönlich, finde ich das auch sehr sympathisch. In Paris konzentrieren sich die Proteste so auf die besseren Viertel, auf die noblen Viertel. Ne? Und die Sache ist jetzt also, jetzt reden schon Leute davon, dass vielleicht der Ausnahmezustand ausgerufen werden muss, Militär eingesetzt werden muss. Ja, im Moment reicht's noch mit Polizei und diesen Aufstand, Bekämpfungseinheiten, diesen Anti-Disturbios, die sind auch schon ziemlich militarisiert. Ne? Und auch ein neues Phänomen jetzt von Staatsseite aus, Massenverhaftung und prophylaktische, vorbeugende. Ja? Also alle diese Sachen, bis jetzt werden sie noch nicht im Fußballstadion eingepfercht an die Gefangenen wie in Chile. Aber ist wirklich was los da. Nun ja, da mischt sich alles mit unter. Die Plünderer, die destruktiven Freaks, die Leute, die sich besaufen und dann einen riesigen Spaß haben, auch an Randale, und die Leute, die wirklich ernsthaft wütend sind und eine politische Motivation haben. Da kommt wirklich alles zusammen, das weiß man aus Erfahrung. Das haben wir damals in Berlin gesehen, das hat man hier bei Randale gesehen. Da ist dann ein Fest, ein Destruction Party, die feiert dann auch Triumphe oder beim G20-Gipfel. Man will dann nicht gerne drüber reden. Man sagt sich, das ist eine tolle politisch bewusste Bewegung, die kann man nur toll finden und unterstützen. Aber diese Bewegung ist auch zweischneidig, das wissen wir. Da mischt sich also alles rein, was viele Leute gar nicht haben wollen. Und dann hat natürlich der Staat einen Grund für seine Repressionswerkzeuge. Die werden dann rausgeholt. Und dann gibt es so eine Art latenten Bürgerkrieg. Hier in Katalonien ist ja auch einiges los gewesen jetzt. Am Donnerstag ist nicht der Nikolaus gekommen für viele Katalanen, sondern da sind auch Männer in gelben Westen gekommen und haben die Autobahnen abgesperrt. Ein paar Frauen habe ich auch darunter gesehen, aber die meisten waren Männer. Und das Kuriose ist, zum ersten Mal in der Geschichte, glaube ich, dieses Landes hat ein Regierungschef und ein Polizeichef die Polizei beauftragt, nichts dagegen zu tun. Mossos, lasst die jungen Leute, die sind nämlich von uns, das sind Volksbrüder, die blockieren die Autobahnen, lasst die mal schön in Ruhe, die sollen ruhig den bösen Madrid die Autobahnen blockieren, nur wenn man genau hinguckt, die Autobahnen sind hier und nicht in Madrid oder in Castilla de la Mancha oder in Andalusien, sondern das sind hiesige Autobahnen und die Leute, die jetzt bei der Operación Retorno unterwegs waren, Ausflüglerfamilien, die haben sich natürlich ordentlich geärgert, oder? Also nur, wenn wir gerade vorher gesagt haben, bei Frankreich, dass diese Bewegung der Gelben Westen nicht so klar einzuordnen ist. Ja, hier ist es klar in Spanien, die haben mit diesen Gelben Westen nichts zu tun. Hier ist es klar, wer das macht, die sind ideologisch allerdings einzuordnen hier. Das sind diese CDR, diese sogenannten Komitees zur Defensa der Republik. Und muss man sagen, die waren wieder sehr aktiv die letzten Tage. Also wie gesagt, auf der Autobahn den Verkehr blockiert. In Girona haben sie protestiert gegen so eine pro-spanische Demonstration von Pepe und Vox. In Martorell gestern Abend haben sie diese Mautstellen besetzt und haben die Autofahrer gratis durchfahren lassen. Und das ist halt, sind die Leute um die Kupp rum, da diese linksradikale, aber eben extrem nationalistische kleine Partei. Und wer auch nationalistisch ist, ist eben dieser Torra da, der Präsident, ja. Und jetzt teilweise ist das passiert, dass man den Mossos gesagt hat, nicht zuschlagen gegen diese Komitees zur Verteidigung der Republik. Und auf der anderen Seite, bei anderen Sachen, ja, sind sie eingeschritten, ne? Und haben sich dann gegenseitig geprügelt, die katalanische Polizei und diese CDRs, ne? Und jetzt war natürlich dann nicht nur die CDR empört darüber, ne? Wie ist es möglich, dass unsere Mitbürger, katalanische Mitbürger in Uniform auf uns einhauen, ne? Und der Torra, aber selber auch, ne, der früher immer gesagt hat, genau zu diesen Komitees, ja, ihr müsst Druck ausüben, weitermachen, Druck auf der Straße und so. Jetzt machen die Mossos, was eigentlich ihre Aufgabe ist, schlagen sich mit diesen. Und dann sagt er, die Mossos, also unsere Polizei, die ist dazu da, die Republik zu verteidigen. Also so ein Typ, ja. Und jetzt hat er seinen eigenen, ja, was wäre das, Staatssekretär oder so, also den Chef von den Mossos, gerügt, ja, und wird ihn vielleicht sogar absetzen. Und die allerneueste Furz-Idee, muss man sagen, ist jetzt, die kommt allerdings nicht von Torra, glaube ich, selber, sondern aus dem Umfeld, dass diese CDRs jetzt Polizeifunktionen übernehmen sollen an den Grenzen von Katalonien, um zu verhindern, dass Polizei aus Spanien nach Katalonien kommt. Also Guardia Civil und Policía Nacional und so. Und dieser Idiot da, dieser Torra, also der geht jetzt außerdem noch her und erklärt sich solidarisch mit dem Hungerstreik, den andere aus dem Umfeld schon seit 10 Tagen angefangen haben. Und er tritt jetzt auch in Hungerstreik. Ja, er fastet ein paar Stunden mit. Er hat angeblich ein paar Stunden nichts gegessen. Zwei Tage lang, von vornherein, dass sein Hungerstreik ist auf 2 Tage beschränkt. Also so ein Typ, ja. Der macht sich lustig, ja, das ist diese Lache da. Der macht sich damit lustig über jeden Hungerstreik, der jemals überhaupt einen ernsthaften stattgefunden hat. Ne? Und macht sich natürlich auch lustig über seine eigenen Parteigenossen. Ich hoffe, die ziehen den bald aus dem Verkehr, weil dieser Typ ist ja eine Gefahr auch für seine eigenen Leute. Ich meine, der ist ja die Parodie eines Suprematisten. Und allein die Sprüche, die er loslässt, und diskreditieren ihn schon. Dass seine Geste jetzt, eine heroische Geste, dass das auch dann ordentlich rauskommt, hat er zu seinem zweitägigen Hungerstreik dann gleich die Medien, die Presse, das Fernsehen eingeladen. Ne? Und dann, und wo machen sie das? Da fahren sie auf das Kloster da in Montserrat, ja. Und dann, also er und noch so ein paar andere Gestalten da, auch so Emporkömmlinge, stellen die sich doch dahin vor der Presse, nicken sich freundlich zu mit einem Wasserglas in der Hand und prosten sich zu. Also das ist ein Hungerstreik. Außerdem hat er verlauten lassen, dass man das slowenische Modell einer separatistischen Revolution ansteuert. Und da hat er sich leider verhoben an diesem slowenischen Modell. Das ist eine Nummer zu schwer für ihn. Da könnte er sich einen ideologischen Leistenbruch zuziehen. Denn die slowenische Revolution war weder friedlich, noch war die in einem harmonischen Klima abgelaufen, sondern diese war auch mit Toten und Gewaltszenen begleitet und so ist das halt. Und jetzt hat er wohl heute einen Rückzieher gemacht. Er hat das wohl revidiert und relativiert, was er da angeblich gesagt hat über Slowenien. Und meine Meinung ist im Moment, der Typ sitzt auf einem sehr, sehr wackeligen Stuhl und den wird nichts anderes übrig bleiben, als den Mann abzuziehen, weil, wie gesagt, der gibt nun der anderen Seite wirklich ganz konkrete Handhabung, den 155 wieder teilweise zu aktivieren. Die können zum Beispiel den 155 auch in Modulos, in Modulen aktivieren. Die können sagen, gut, Polizeifunktion kriegt der Mann weggenommen. Das ist zu gefährlich, weil der spielt ja hier auch mit der Sicherheit der Leute, dieser Suprematist. Das Problem ist eben, dass viele meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, viele Independentistas nicht sehen, dass der gleiche Typ juchzend und jubelnd seine Polizisten losschicken würde, wenn zum Beispiel soziale Forderungen, wenn zum Beispiel, wie beim 15M, Leute, die wirklich Änderungen in der Gesellschaft fordern, vielleicht seinen Generalitatspalast einmal belagern würden und da Farbeier gegenwerfen würden, die würde der Typ gnadenlos wegprügeln lassen mit seinen Klicken. Da machen wir uns keine Illusionen. Das Problem ist, dass sie denken, die Polizei wäre eine Ethnopolizei. Die sind die gleiche Ethnie. Das sind reinrassige Katalanen. Die tun sich doch gegenseitig nichts, oder? Ja, da bin ich mir übrigens gar nicht so sicher. Also ich glaube, es gibt auch inzwischen spanisch sprechende Mossos. Aber gut, jedenfalls, der leistet sich wirklich ungeheuer viel und ist dumm und arrogant und selbstgefällig und jetzt seine Position innerhalb von dieser Unabhängigkeitsbewegung, was klar ist, da gibt's ja diese zwei größeren Parteien, die eine die ERG, die von immer, und dann die andere, da weiß man schon gar nicht mehr, weil die dauernd ihren Namen ändern, wie die jetzt gerade heißen, also PDKAT oder sowas, wo der Schunzbergkat, Schunzbersi, jedenfalls da gehören dann dazu der Puigdemont, der im Exil ist in Brüssel, und der Torra selber und auch der Maas, der vor dem Puigdemont dran war, und solche Leute. Und die haben tatsächlich verloren an Unterstützung innerhalb von den ganzen Indepes, den Unabhängigkeitsfans, und mehr gehen da jetzt hin zu dieser ERG. Ja. Das stört natürlich sehr auf der anderen Seite, und bei diesen nationalistischen, klar nationalistischen Indepes, da versuchen sie sich, um jetzt nicht noch mehr Stimmen zu verlieren, gegenseitig zu überbieten. Wer sagt die größten Dummheiten, wer hat die dicksten Eier, die KUB oder der Puigdemont oder diese KRI da jetzt, und was sie jetzt vorhaben, auch über diese ANC da, diesen wie heißt das, Assemblea Nacional de Catalunya, wo der Führer von denen im Knast sitzt gerade, jetzt wird zu einer großen Sache aufgerufen am 21. Dezember, und da wird mobilisiert und mobilisiert in wie sagt man, Twitter und diese ganzen Geschichten. Am 21. Dezember ist der Tag, aber kein Schwein weiß, was da geplant ist, was da stattfinden soll. Ist doch egal, irgendwas die Leute, schon passieren. So werden die seit Tagen da vollgehämmert, und der 21. Dezember ist der entscheidende Tag. Haltet euch bereit. Und dann wird dann erst kurz vorher denen mitgeteilt, was da geplant ist und was stattfindet. Ja, das wird ja auch in Brüssel ausgeheckt, in Waterloo, und das Problem ist, diese Bewegung, die ist inhaltlich so leer, dass sie ständig ein Klima der Spannung und der Erwartung hochpeitschen muss, damit die Leute überhaupt bei der Stange bleiben. Das ist immer wieder dasselbe. Was sie provozieren, das wird dann als Unrecht ausgegeben und provoziert dann wieder neue Bewegungen und neue Mobilisierungen. Und so wird die Spannung immer weitergetragen, ohne dass sie irgendwann überhaupt zu einem Ergebnis führt. Im Gegenteil. Die Sache geht immer mehr den Bach runter, das Klima verschlechtert sich immer mehr und die Fronten versteifen sich und verhärten sich immer mehr. Das ist das Ergebnis. Und wenn das so weitergeht, haben wir letzte Woche auch schon gesagt, dann wird es irgendwann knallen, das ist so. Wenn es den oder die ersten Toten gibt, dann wird das ganze Klima anders werden. Das ganze Klima wird dann auf der offenen, könnte man sagen, auf der offenen Gewaltskala nach unten wird das ganze Klima, oder nach oben wird das ganze Klima dann um 3 Punkte verschoben. Und mit so etwas muss man leider rechnen bei solchen unverantwortlichen Brandstiftern, Suprematisten und Rechtsradikalen, weil dieser Kim Torra ist für mich ein rechtsradikaler Mann, der wirklich mit dem Feuer spielt. Esteu escoltant Nimensland, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive them away, we can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. könntest du schwimmen wie Delfine. Delfine bist du. Niemand gibt uns eine Chance. Doch können wir siegen für immer und immer. Wir sind dann Helden für diesen Tag. An diesem Tag. Danke. Heroes for One Day, dieses Lied von David Bowie, hier zum Teil auf Deutsch gespielt von einem der wirklich Rockstars, der wenigen, die Deutschland hat, der wenigen Großen, die auch international einigermaßen bekannt sind, Marius Müller-Westernhagen. Der wird 70 Jahre alt. Als er mit seinen Konzerten schon die Stadien füllte, ging Helene Fischer zum Beispiel noch in die Grundschule. Der Altrockstar hat längst seinen Platz in der Musikgeschichte. Jetzt wird Marius Müller also 70 Jahre alt. Ich bin der deutscheste Deutsche. Ich hab das roteste Blut. Die Liste der Musiktitel, die Marius Müller-Westernhagen im Laufe seiner langen Karriere als musikalisches Alpha-Tier produziert hat, spiegelt all das wider, womit er seinen Fans stets aus der Seele gesprochen hat. Nicht alles war ernst gemeint, manche Songtexte waren ironisch bissig überspitzt, einiges ging auch daneben und brachte ihm viel Kritik ein. Aber Westernhagen stand immer dazu. Yeah, yeah, yeah. Die großen Konzertbühnen, die späteren Massenveranstaltungen vor einem begeisterten Publikum waren für ihn dagegen einfach Teil des Musikgeschäfts. Als Profimusiker hat er damit viel Geld verdient. Gemocht hat er das aber nie so recht. Ich bin in Wahrheit kein Kumpeltyp. Ich bin mehr ein Einzelgänger, ein Grübler, gestand er 2008 in einem Interview. Seine Distanz, so schreibt die Deutsche Welle in einer Hommage an diesen Musiker, seine Distanz zur Produktionsmaschine der Plattenindustrie hat er auch über die Jahre behalten. Superstar, Megastar, das sind alles Karnevalsorden, die morgen schon nichts mehr wert sind. Am 6. Dezember, wie gesagt, feierte er seinen 70. Geburtstag. Er feierte ihn, er ist also jetzt 70. Aber auch das ficht ihn nicht an. Mir ist die Zahl 70 völlig wurscht. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, die 70 sind oder über 70, ob das wurscht ist. Noch kurz etwas zur Biografie. Geboren ist Marius Müller-Westernhagen am 6. Dezember 1948 in Düsseldorf. Damals eine vom Krieg in weiten Teilen zerstörte Stadt. Nur die Kulturinstitutionen funktionierten schnell wieder. In dieser Trümmerlandschaft wuchs Marius zusammen mit seiner Schwester auf. Aber auch Theaterkantine, Hörspielstudio und Filmkulissen gehören zu seiner Kinderwelt. Der Vater ist übrigens ein bekannter Schauspieler. Hans heißt er. Hans Müller-Westernhagen, als Teil des Gründgens-Ensembles schon vor dem Zweiten Weltkrieg am Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert. Durch seine Filmrollen genoss er eine gewisse Prominenz im Nachkriegsdeutschland. Mutter Lieselotte ist Regierungsbeamtin und ziemlich streng und herrisch, wie Westernhagen später erzählt. Der alkoholkranke Vater stirbt 1963 mit nur 44 Jahren. Wir hier im Niemandsland rufen dem Mann von hier aus nochmal nachträglich zu. Herzlichen Glückwunsch, Müller-Westernhagen. Du hast uns immer begleitet mit deiner Rockmusik über die 20 Jahre Niemandsland. Klasse. Und Müller-Westernhagen war immer der Lieblingsmusiker eines sehr guten Freundes von mir aus Berlin. Über den habe ich ihn erst schätzen gelernt. Wir haben ja damals fast nur englischtitelige Rockmusik gehört. Das Deutsche war immer so ein bisschen, ja, das ist ja gar nicht so, das ist ja alles deutsch und das wollen wir ja gar nicht so richtig hören. Es gab ja diese Deutschfeindlichkeit auch. Und Leute wie Westernhagen haben dieses antideutsche Universum ein bisschen aufgeknackt und haben die Leute wieder lockerer gemacht, um mit ihrer eigenen Sprache und Kultur umzugehen, auch im Pop- und Rockgeschäft. Und dafür kann man ihm, genau wie Lindenberg und anderen, dankbar sein. Schweigen ist feige ist übrigens ein Lied, das entstand nach den Ausschreitungen in Rostock 1993, als Neonazis gegen Flüchtlingsheime demonstrierten und Gewalt anwendeten. Red Rise, gut. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Montag, der 10. Dezember 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland. Genf. Zahl der Arbeitsmigranten stark gestiegen. Weltweit leben nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO 164 Millionen Arbeitsmigranten in fremden Ländern. Ihre Zahl sei zwischen 2013 und 2017 um 9% gestiegen. Das berichtete die Organisation, die im Rahmen der UN soziale Gerechtigkeit und die Rechte von Beschäftigten fördern soll. In den Ländern mit hohen Einkommen ging ihre Zahl allerdings zwischen 2013 und 2017 leicht zurück, von gut 112 auf gut 111 Millionen. Mehr Migranten zögen dafür in Staaten mit mittlerem Einkommen. Rund 2/3 der Arbeitsmigranten leben demzufolge in Ländern mit hohen Einkommen. Fast 24% sind in Nord-, Süd- und Westeuropa, 23% in Nordamerika und knapp 14% in den arabischen Staaten. Die ILO zählt zu Arbeitsmigranten alle Menschen, die in einem anderen als ihrem Heimatland Arbeit haben oder suchen. Wie vorhin auch kommentiert, im Hungerstreik befinden sich katalanische Gefangene, katalanische Politiker, denn sie wollen den Europäischen Gerichtshof anrufen. Madrid blockiert dieses Vorgehen. Zwei der in Spanien inhaftierten Vertreter der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung verweigern seit dem Wochenende die Nahrungsaufnahme. Der frühere Präsident der Bürgerbewegung Katalanische Nacionalversammlung, ANC, Jordi Sánchez, sowie Jordi Turull, bis zur Aufhebung der Autonomie Kataloniens im Oktober 2017 Sprecher der Regionalregierung, protestieren mit ihrem Hungerstreik gegen die lange Haftdauer und die schleppende Behandlung ihrer Fälle durch die zuständigen Richter. Sánchez sitzt seit dem 16. Oktober vergangenen Jahres im Gefängnis, als er zusammen mit dem Chef der Kulturvereinigung Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, in Untersuchungshaft genommen wurde. Richterin Carmen Lamela wirft ihnen vor, im September eine Protestaktion in Barcelona geleitet zu haben, während der Polizisten bedrängt worden seien. Turull war am 2. November 2017 zusammen mit 7 weiteren Mitgliedern der katalanischen Regierung nach einer Anhörung in Madrid in Untersuchungshaft genommen worden, weil ihnen die Organisation des am 1. Oktober 2017 trotz Verbots aus Madrid durchgeführten Referendums über die Unabhängigkeit Kataloniens zur Last gelegt wurde. Einen Monat später wurde Turull vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt. Im vergangenen Dezember wurde er in das katalanische Parlament gewählt, am 23. März jedoch erneut verhaftet. In einer am Sonnabend veröffentlichten Erklärung prangern Sánchez und Turull insbesondere an, dass die spanische Justiz eine Anrufung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte EGMR blockiert. Das erfolge dadurch, dass das spanische Verfassungsgericht zwar alle Beschwerden der Angeklagten zur Behandlung annehme, dann aber keine Entscheidung treffe. Vor Abschluss des innerstaatlichen Instanzenweges können die EU-Organe jedoch nicht eingeschaltet werden. Ein zeitnaher Zugang zu den Gerichten ohne unnötige Behinderung ist ein Recht, das jeder Mensch hat. Wer nicht zugelassen wird, dass dieses mit vollen Garantien und zu fairen Bedingungen in Anspruch genommen werden kann, stellt das unsere Grundrechte in Frage, so die Inhaftierten. Wie die in Barcelona erscheinende Tageszeitung ARA berichtete, reagierten die Verfassungsrichter am Montag mit einer zunächst nicht öffentlich verbreiteten Erklärung auf den Hungerstreik. Darin argumentieren die Juristen, dass sie bei ihren Sitzungen am 28. und 29. November einstimmig die Eingaben zur Behandlung angenommen hätten. Ebenfalls diskutiert werde eine im November veröffentlichte Entscheidung des EGMR im Fall des in der Türkei inhaftierten Abgeordneten Selahattin Demirtas. Die Richter in Straßburg hatten festgestellt, dass die lange Untersuchungshaft dessen politische Rechte als Parlamentarier verletze. Die Verteidiger der katalanischen Gefangenen sehen Parallelen zu ihren Mandanten, während für die spanischen Verfassungsrichter beide Vorgänge nichts miteinander zu tun hätten. Eine Entscheidung werde entsprechend der Zeitpläne des Gerichts erfolgen, heißt es aus Madrid. Die Komplexität dieses Prozesses, in dem Grundrechte und die Analyse von rein strafrechtlichen Fragen zusammenkommen, zwingen das Verfassungsgericht dazu, eine exakte Untersuchung zu entwickeln, zitiert das Blatt. Der katalanische Regionalregierungschef Joaquín Torra wies die Argumentation der Madrider Richter am Montag zurück. Nach einem Besuch bei den Hungerstreikenden im Gefängnis sagte er gegenüber Journalisten: Die Inhaftierten hätten ihn gebeten, zu ihrer Stimme draußen zu werden, um gewaltfrei die Ungerechtigkeiten des Verfassungsgerichts in den Mittelpunkt zu stellen. Offenbar wollen sich in den nächsten Tagen weitere katalanische Gefangene dem Hungerstreik anschließen, das haben wir schon gesehen. Wie Ada berichtete, kamen am Sonntag Vertreter aller Parteien der Unabhängigkeitsbewegung im belgischen Waterloo zusammen, um eine gemeinsame Strategie zur Unterstützung der Gefangenen zu entwickeln. Die haben wir vorhin auch schon kommentiert. In Belgien hat der von Madrid im vergangenen Jahr abgesetzte katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont Ende Oktober einen Rat für die Republik gebildet, der de facto die Funktion einer Exilregierung übernehmen und den Entwurf einer katalanischen Verfassung ausarbeiten soll und will. Gut, hören wir jetzt die Nachrichten vom Tage. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Mal gucken, was da so los ist. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Massive Einschränkungen bei der Deutschen Bahn. Nach Ende eines 4-stündigen Warnstreiks der Gewerkschaft EVG läuft der Schienenverkehr langsam wieder an. Am Morgen hatte die Bahn den Fernverkehr zwischenzeitlich komplett eingestellt. Bis zum Abend ist weiter mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. UN-Migrationspakt beschlossen. 164 Länder stimmten der Vereinbarung in Marrakesch zu. Es ist der erste Pakt über weltweite Leitlinien für die Zuwanderung. Ziel ist es, legale Migration zu erleichtern und illegale Migration zu bekämpfen. Das Abkommen ist rechtlich nicht bindend. Großbritannien könnte den für 2019 geplanten Brexit einseitig stoppen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Die Richter erklärten, eine Zustimmung der anderen EU-Länder sei dafür nicht notwendig. Morgen will das britische Parlament über den Austrittsvertrag abstimmen. Macron trifft Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Nach den wochenlangen gewaltsamen Protesten der sogenannten Gelbwesten hatte der Präsident den Termin gestern kurzfristig anberaumt. Es geht darum, Auswege aus der Krise zu suchen. Am Abend will Frankreichs Präsident eine Rede an die Nation halten. Weltweite Rüstungsproduktion im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Das teilte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI mit. Demnach steigerten die 100 größten Rüstungsunternehmen ihre Waffenverkäufe auf 350 Milliarden Euro. Das waren 2,5% mehr als im Jahr zuvor. Das Wetter, heute oftmals wechselnd bewölkt, dazu Regen- und Graupelschauer, oberhalb von 300 Metern Schnee. Stellenweise ist mit Glätte zu rechnen, die Höchstwerte 0 bis 9 Grad. Zu dieser Meldung da nochmal, das finde ich interessant, dass der Europäische Gerichtshof jetzt entschieden hat, dass Großbritannien den Brexit einseitig zurücknehmen darf. Also das heißt, die restlichen EU-Staaten, die müssen da nicht zustimmen. Und Brexit war ja im Grunde, vor 2 Jahren war das, dieses Referendum, und es war ja nur im Grunde eine weitere Stufe, was schon vorher angefangen hat, zum Beispiel bei der Le Pen in Frankreich war eine von den ersten diese Haltung anti-europäisch, ne? Und dann überall ging's los. Also jetzt der letzte Fall ist Katalonien, aber auch Ungarn, Polen, Österreich, Italien. Da hat dieser Brexit sehr gut reingepasst, ne, in Großbritannien selber, angeheizt diese Stimmung von dieser UKIP, auch eine rechtsradikale Partei. Und jetzt ist eben interessant, dieses Urteil kommt heute raus und morgen wird im britischen Parlament dann abgestimmt werden über den Austrittsvertrag, den die May da jetzt ausgehandelt hat, ja, wo sie wahrscheinlich keine Mehrheit kriegen wird morgen. Und also wie gesagt, in dieser Brexit wurde dann verkündet, beziehungsweise der Europäischen Union wurde das mitgeteilt, wir verlassen jetzt die Europäische Union. Das war im März 2017. Und jetzt sagt also der Europäische Gerichtshof, kein Staat kann gezwungen werden, der Europäischen Union beizutreten. kann aber auch nicht gezwungen werden, sie zu verlassen. Also selbst wenn die das vor anderthalb Jahren gesagt haben, wir gehen jetzt raus, wenn es ihnen jetzt anders einfällt, dann sagen sie, nee, wir bleiben jetzt doch drin. Ne? Also das ist die Situation im Moment und jetzt ist wieder alles offen. Vielleicht diese Entscheidung trägt dazu bei, dass die Brexit-Gegner jetzt wieder Auftrieb bekommen. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Oder dass es vielleicht ein neues Referendum gibt, wo man das Ergebnis von vor anderthalb Jahren wieder korrigieren kann. Wir werden sehen. Ja, man hat das Gefühl, Sie haben Ihnen da ein neues Schlupfloch aufgemacht, wo Sie rausschlüpfen können oder reinschlüpfen können, um die ganze Sache vielleicht ein bisschen zu entschärfen. Madrid. Spanien galt bislang als das Land, in dem Unzufriedenheit sich nicht rechts artikulierte, zumindest nicht ultrarechts. Mit dem Erfolg der Vox in Andalusien hat sich das geändert. Ich habe hier einen Kommentar zu den Wahlen in Andalusien aus der Taz. Den will ich mal ganz kurz verlesen, der erscheint mir interessant und informativ. Nach den USA, Frankreich, Italien, Deutschland und Brasilien hat es auch jetzt Spanien erwischt. Der rechtsradikale Diskurs kam mit dem überraschenden Wahlerfolg der Vox-Partei in der Mitte der Gesellschaft an. In Andalusien, der bevölkerungsreichsten Region der Iberischen Halbinsel. Dabei galt Spanien seit der Geburt der Empörungsbewegung 2011, El Movimiento del 15M, und der späteren Gründung der linksalternativen Podemos fielen als ein Land, wo Unzufriedenheit nicht nach rechts drängt. Korruption und Machtarroganz haben zu einem Aufstand gegen die herrschende Klasse geführt. Bis zu den Wahlen am Sonntag galt es als ausgemacht, dass dieses Unbehagen bei Podemos und deren Wahlbündnissen, die die wichtigsten Städte des Landes regieren, gut aufgehoben ist. Doch das hat sich jetzt geändert. Viele, die mit der sozialdemokratischen PSOE gebrochen haben, blieben anders als 2015 zu Hause oder liefen zu Vox über. Was in Andalusien geschah, erinnert stark an die USA, wo die Demokratenelite viele dermaßen enttäuschte, dass diese entweder gar nicht wählten oder eben den vermeintlich neuen Donald Trump. Podemos hat, anders als Vox, das Gespür für diese Entwicklung verloren. Die Linksalternativen sind zu schnell gealtert. Nach internen Streitigkeiten übernahmen jene das Ruder, die den frischen Wind zum lauen Lüftchen verkommen ließen, indem sie sich mit den Postkommunisten zusammenschlossen, was viele Wählerinnen und Wähler enttäuschte. Wenn Podemos-Chef Pablo Iglesias jetzt von einer antifaschistischen Front redet, hat er nichts verstanden. Eine Spaltung Spaniens in zwei Lager, das erinnert an die tragische Geschichte vom Bürgerkrieg und anschließender Diktatur. Vox wird das sicher gefallen. Und mit wem will er diese Front bilden? Etwa mit denen, die zusammen mit Vox für die Einheit Spaniens durch Barcelona zogen, statt nach politischen Lösungen des Katalonien-Konflikts zu suchen? Unter ihnen waren auch namhafte PSOE-Vertreter wie Außenminister Josep Borrell. Sie machten Vox überhaupt erst hoffähig. Das war ein Kommentar aus der jungen Welt, mit dem man nicht unbedingt einverstanden sein muss, oder? Ja, also mindestens mit einem Punkt bin ich nicht einverstanden, wenn da geschrieben wird, dass der Pablo Iglesias von Podemos nichts verstanden hat, wenn er jetzt sagt, was wir brauchen, ist eine antifaschistische Einheitsfront. Er hat das übrigens gar nicht so genannt. Aber jedenfalls finde ich wohl, dass es darum geht, weil gerade diese Vox da, das ist ja wirklich der Abschaum der Menschheit. Ne? Die PP und die Ciudadanos, die sind auch rechts. Aber das ist das Gleiche wie Trump in USA oder dieser, wie ist der in Brasilien, Balsamero oder so ähnlich. Bolsonaro, ja, oder die Le Pen oder der Urban oder dieser Savini in Italien. Die tun sich jetzt organisieren, dieser Abschaum der Menschheit, angeführt von diesem Steve Bannon da, der von Trump geschasst wurde, der versucht jetzt besonders im Hinblick auf die Europawahlen im Mai zu organisieren. Und es geht schon darum. Jetzt die gute Nachricht ist vielleicht, dass auf der anderen Seite sich auch eine neue linke Bewegung konstituiert. Also links ist natürlich auch kein super klarer Begriff, jedenfalls links von den traditionellen sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien. Und da tauchen dann so Namen auf wie Bill de Blasio, das ist der Bürgermeister in New York, Ada Colau, Varoufakis, Susan Sarandon, Jeffrey Sachs, Naomi Klein und solche Leute, die organisieren sich jetzt auch, also international. Und ein wichtiger Name bei dieser Geschichte ist dann auch Bernie Sanders, der dem sie jetzt überzeugen wollen. Die haben sich vor einer Woche getroffen in Vermont und die wollen den jetzt überzeugen, sich zur Wahl zu stellen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA gegen den Trump. Ne? Und der sagt also klipp und klar, was wir erleben zurzeit, das ist ein globaler Krieg gegen die Arbeiterklasse, gegen die Umwelt, gegen die Demokratie, gegen den Anstand. Zu dieser Meldung passt zum Beispiel auch, dass der Niedriglohnsektor in Deutschland jubelt, weil die Migranten die Billigjobs übernehmen. Wenn man nun also oft die Banken und die Großindustrie hört, freie Grenzen, Willkommenskultur, dann sagen die das natürlich mit einem ganz anderen Hintergrund als normale Menschen. 40% der Jobs im Niedriglohnsektor in Deutschland werden von Migranten ausgeübt. In anderen Ländern der EU und der OECD sind es nur ein Viertel. Das schreibt die Taz heute auf ihrer Seite im Internet. Paris. In Deutschland arbeiten deutlich mehr Migranten in Jobs für Geringqualifizierte als im internationalen Vergleich. Während im Durchschnitt der Europäischen Union und der Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD ein Viertel dieser Jobs von Migranten ausgeübt wird, sind es in Deutschland 40%. Das geht aus einer am Sonntag anlässlich des UN-Migrationsgipfels in Marrakesch vorgelegten Integrationsstudie von EU und OECD hervor. Ich erinnere mich, dass wir vor 15, 16, 17 Jahren hier im Contrabanda, im Babylonia Express, in einer Sendung sehr viel über die neue EU-Verfassung gesprochen hatten damals. Und da ging es um das Gesetz Bolkestein. Das Gesetz Bolkestein war ein Lieblingsgesetz der Finanzmärkte und der Unternehmer, das nämlich davon ausgeht, dass jeder Unternehmer kann billige Arbeiter, billige Lohnsklaven importieren, die nach dem Recht des Herkunftslandes bezahlt werden müssen. Die unterliegen also den Arbeitsrechtsnormen aus Marokko oder aus Südrumänien oder sonst woher, wo die kommen, und nicht den Standards der EU. Und das wird auch hier praktiziert bei diesen ganzen Migranten. Wie viele Migranten arbeiten schwarz? Wie viele Migranten haben keine Rechte? Wie man hier immer sieht, auch in Südspanien, in diesem Mar de Plástico, in diesem Meer aus Plastik, wo immer wieder bekannt wird, unter welchen miserablen Bedingungen da die Menschen arbeiten. Und das ist eigentlich auch eine Strategie, die wahrscheinlich auch sogar hinter diesem komischen Migrationspakt steckt, der jetzt von den verschiedenen Regierungen und der UN, sagen wir mal, in Umlauf gebracht wird. Gut, wir hatten gesagt, in Deutschland sind das also sehr, sehr viele. Ähnliche Werte wie Deutschland haben demnach Österreich, Schweden und Norwegen. In der Schweiz und in Luxemburg werden sogar 60%, Achtung, der in der Regel niedrig entlohnten Jobs von Zuwanderern übernommen. Wie aus der Studie weiter hervorgeht, ging im Verlauf der vergangenen 10 Jahre die Schere bei der Arbeitslosenquote von Migranten und Einheimischen weiter auseinander. In allen Staaten der EU und der OECD sei die Arbeitslosenquote von Migranten höher als die von Nichtmigranten. Am ausgeprägtesten sei die Differenz aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Südeuropa. Wie die Studie weiter ergab, müssen viele gut gebildete Migranten in Berufen arbeiten, für die sie eigentlich überqualifiziert oder sie sind sogar arbeitslos. So gäbe es 33,2 Millionen Migranten in der OECD und 11 Millionen in der EU, die als hochgebildet gelten. Von diesen arbeiten demnach 8,1 Millionen in der OECD, respektive 2,9 Millionen in der EU, in Jobs, für die sie überqualifiziert sind. Weitere 7 Millionen OECD und 2,4 Millionen EU aus dieser Gruppe seien sogar arbeitslos. Damit hätten 20,4 Millionen der 33,2 hochgebildeten Migranten keine ihrer Ausbildung angemessene Beschäftigung, stellt die Studie fest. OECD-Generalsekretär Angel Guerrilla mahnte bei der Vorlage der Studie, das Potenzial von Migranten besser auszuschöpfen. Zitat: Es bleibt viel zu tun, wenn es um die Erschließung des bisher ungenutzten Potenzials von Migranten für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Aufnahmeländern geht. EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos erklärte: Es ist absolut wichtig für unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften, dass die Integration von Migranten funktioniert. Als der sowjetische Partei- und Regierungschef Leonid Brezhnev. Ja, das sind die modernen Sklaven. Dann gehören in Zukunft wahrscheinlich zur Arbeiteraristokratie nur noch die, die Waffen bauen. Das, die Meldung von vorher, dass der Waffenhandel wieder brummt, ne? Man könnte das fast als definitiven Beweis nehmen, dass die Krise jetzt endgültig überwunden ist. Ne? Also das war auch aus der Taz, da habe ich das gefunden, die Überschrift war »Deutsche Panzer schwer im Kommen«. Ne? Und also zu dem, was dieses Friedensforschungsinstitut in Stockholm gesagt hat, ne, dass zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2016, also in den letzten 14 Jahren, um 44% mehr Waffen produziert worden und das noch ohne China. USA steht weltweit nach wie vor an erster Stelle natürlich. Von den 15 größten Waffenfabrikanten, den größten Konzernen, sind 8 in USA angesiedelt. Und seither war an zweiter Stelle Großbritannien. Britische Rüstungskonzerne wurden jetzt aber verdrängt vom auf den dritten Platz, wer an zweiter Stelle ist, ist jetzt Russland. Die sind insgesamt, kommen die noch nicht mal auf 10%. Was da aber interessant ist, dass die Tendenz, die Wachstumsraten in dieser Industrie in Russland sehr viel stärker ist als sonst irgendwo. Ne? Und in Deutschland natürlich wie immer da Rheinmetall, Krauss, Maffei, Wegmann, Krupp, Thyssen und so weiter. Und also besonders Krauss, Maffei, Wegmann sind die großen Panzerbauer. Und da gibt es einen Umsatzplus von 10%. Ne? Also bei Krauss, Maffei 61%. Ne? In der ganzen Top-Liste von den 100 größten Waffenproduzenten auf der Welt, einsame Spitze. Und wohin gehen die, diese Panzer, diese deutschen Panzer? Natürlich an die Bundeswehr, aber auch nach Katar. Vielleicht brauchten sie die für die Weltmeisterschaft im Jahr 2022. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen 10. Dezember 2018. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Die erste Nachricht heißt Skandale. Die katalanische Landesregierung unter Quim Torra hat einen neuen Skandal am Hals. Eine Frau namens Laura Borràs, die ist Kulturkonsellera dieser Regierung, hat offenbar Aufträge ihrer Regierung unter Umgehung des Ausschreibeverfahrens, der Ausschreibevorschrift, per Fingerzeig an einen ihrer Mitarbeiter, einem gewissen Isaias H.F., vergeben. Damit macht sie sich des Deliktes der Begünstigung im Amt natürlich strafbar. Zu allem Übel ist dieser Isaias H.F. auch noch des Drogenhandels mit Marihuana, mit synthetischen Drogen, mit Kokain und des Besitzes von Falschgeld angeklagt. Frau Borràs spricht von einer falschen Anschuldigung gegen ihre Person und die katalanische Regierung und einer Verschwörung. Aufgedeckt hat den Skandal die Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Es geht da um die Organisation katalanischer Kulturevents und Summen zwischen 18.000 und ca. 46.000 Euro. Wenn man diese Summen anguckt, sind das natürlich kleine Pfennige für die großen Diebe und die großen Räuber, die sich die Millionen nur so locker wegstecken. Aber klein fängt man natürlich an. Die Korruption beginnt im Kleinen. Bei den nächsten wären es dann vielleicht 200.000. Wer weiß. Gut. Es gab riesige Demos vorletzte Woche hier in Katalonien gegen die katastrophale Sozialpolitik der Landesregierung unter Quim Torra. Nun gibt es eine Art grausame Illustration dieser Vorgänge. Es geht um den Tod in der Notaufnahme. Eine 84-jährige Patientin, sie hieß Lluïsa Soteras, starb am vergangenen 15. November, das wurde erst vorgestern bekannt, in der Notaufnahme des Hospitals de Palamós in Katalonien, nachdem sie mehrere Stunden, insgesamt waren es 7, in einem akuten Herzatmungskrisenzustand unbehandelt in einer Wartebox des Krankenhauses ausharren musste. Kein Arzt ließ sich da blicken. Die Patientin betrat um 13.39 Uhr das Krankenhaus, um 20.30 Uhr war sie tot. 7 Stunden. Die Familienangehörigen geben dem Krankenhaus die Schuld. Einem sogenannten konzertierten Privatzentrum, das zum Teil mit öffentlichen Geldern der Generalitat finanziert wird. Charcha d'Hospitals d'Utilisation Publica, so heißt die Konstruktion, die man da vor Jahren aufgebaut hat. Die Nachricht kam erst an die Öffentlichkeit, als die Angehörigen sich an die Medien gewandt hatten. Natürlich über Facebook, aber auch an Girona Radio Capital. An einen lokalen Radiosender. Es ist wie die grausame Illustrierung des Streiks im Gesundheitswesen, wo Ärzte seit Jahren den Personalmangel und die schlechte Ausrüstung im Gesundheitswesen Kataloniens anprangern. Thema Protestkultur. Der Franzose Manuel Valls, der für Ciudadanos als Kandidat zum Bürgermeisteramt für Barcelona aufgestellt werden soll, wurde am Dienstag vergangener Woche im Stadtteil Raval bei einer von ihm inszenierten Wahlveranstaltung ausgeschrien, ausgepfiffen, beschimpft und bedrängt. Valls war zu seiner Performance mit Leibwächtern per U-Bahn angereist, also volksnah, und versuchte sein Programm für die Stadt bekannt zu geben. Sicherheit, mehr Polizei, harte Hand mit den Kriminellen beim Umgang mit den Delinquenten hier in der Stadt. 1.000 bis 1.500 mehr Guardia Urbana-Beamte will dieser Mann also der Stadt verordnen. Barcelona sei eine gefährliche Stadt, wie er sagte. Vor Jahresende, so Valls, würden 200.000 Verbrechen stattgefunden haben. Alles, was er sagte, stand auch in einer aufwendigen Anzeigenkampagne in den großen Tageszeitungen. Da gab es zum Beispiel eine ganze Seite in El Periódico de Catalunya, in La Vanguardia mit seinem Text. Die haben das also mit viel Geld finanziert. Auch gegen Ocupas, Hausbesetzer, wetterte der rechte Franzose. Schluss würde mit den Privilegien für Ocupas in Barcelona sein, so wie es in anderen Städten Recht und Gesetz sei. Und immer wieder sagt der Ada Colau, die Regierung von Ada Colau könne die Sicherheit in dieser Stadt gar nicht so richtig garantieren. Wer aber nun protestiert hat, waren eigentlich nicht die Anhänger von Ada Colau, sondern die Independentistas. Die standen nämlich mit 25 Mann hoch, dann auf der Straße, umringten den Valls. Und sie hatten ihre gelben Schleifchen dabei und hielten Schilder mit Freedom for Catalonia in die Luft. Sie verfolgten ihn sogar noch bis in die U-Bahn, bis zum U-Bahn-Ausgang oder Eingang Liceo und schimpften da immer weiter auf den Mann ein, der doch eigentlich nur die Verbrechen bekämpfen will. Er sagte, was habt ihr denn dagegen, wenn ich das Verbrechen hier in dieser Stadt bekämpfen will? Und die riefen einfach nur Freedom, Freedom, Freedom, Freedom. Nächstes Thema. Gedenken an den Terroranschlag. Que la paz te cubra, o ciudad de la paz. Möge der Frieden dich bedecken, o Stadt des Friedens. Dieser Satz soll in 4 Sprachen, Katalanisch, Spanisch, Englisch und Arabisch, das Memorial zieren, das an der Rambla aufgebaut wird. Es handelt sich um ein Gedenkmemorial neben dem Juan Miró-Mosaik. 12 Meter lang soll die Gedenktafel aus Bronze sein, in welche der Satz eingraviert sein wird. Der Satz wurde vom Rathaus aus Tausenden von Sätzen und Botschaften ausgewählt, die von den trauernden Menschen an den Ramblas nach dem Terroranschlag durch arabischstämmige Islamisten am 17. August 2017 verübt worden waren. Thema Wohnen in Barcelona. Das Rathaus von Barcelona ist nicht verlegen, wenn es darum geht, Wohnraum zu finden. Das Rathaus wird Sozialwohnungen für Mieter auf Dachterrassen von öffentlichen Gebäuden bauen lassen. Die Bibliotheken, Markthallen und Schulen bekommen also noch etwas aufs Dach gesetzt. Eigentlich eine tolle Idee. Mal gucken, ob das auch klappt. Im Moment sind Angestellte der Stadt unterwegs, um eine Art Bestandsaufnahme der Gebäude zu machen, die in Frage kommen könnten. Die gucken also wirklich, ist da oben eine bebaubare Fläche auf dem Dach, wie viele Stockwerke hat das, wie verhält sich da die Statik, und dann werden die da Sozialwohnungen draufbauen lassen. Im Stadtteil Gracia soll mit dem Plan Azoteas, das heißt Dachterrassen, begonnen werden. Thema Streik, Randale und Stunk. Streik nicht. Stunk und Randale habe ich hier nur stehen. Am vergangenen Donnerstag, dem 6. Dezember, war Feiertag in Spanien. El Día de la Constitución. Das ist der hochheilige Tag der Verfassung. Während in Madrid der Staat und seine offiziellen Repräsentanten, Königshaus, Regierung, Kabinett, die 40 Jahre Verfassung feierten, kam es in den aufrührerischen Provinzen Baskenland und Katalonien zu Protesten und Randale. In Girona und Terrassa kam es zu Knüppeleinsätzen der Mossos d'Esquadra, der autonomen Katalanenpolizei, unter Führung der Separatisten gegen rabiate Demonstranten. Nach Polizeiangaben flogen Steine, Flaschen und Absperrgitter auf die Beamten. Eine Vertreterin der KUP soll nach einem Gummigeschosseinsatz an der Hand verletzt worden sein. Diese Gummigeschosse bestehen mittlerweile aus einer Art silikonartigem Weichgummi. Die sind also nicht mehr so lebensgefährlich wie die, die zum Beispiel vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten noch eingesetzt wurden. Groß ist aber auch das Geschrei der rechten Katalanistenführung, die den Polizeieinsatz ihrer eigenen Polizei verurteilt. Ein wohl einmaliger Vorgang in der Geschichte der europäischen Staaten. Eine Polizeiführung deckt nicht nur einen Knüppeleinsatz ihrer Polizei gegen gewalttätige Demonstranten nicht, sondern verurteilt diesen sogar. Anlass für die Proteste soll ein Marsch der Konstitutionalistinnen gewesen sein. Die Partei KUP verlangte den Rücktritt des Separatisten-Innenkonziers Miquel Buch. Am gleichen Tag geschah die Fastaktion, die wir vorhin auch kurz erwähnt hatten. Vertreter der Separatistenführung Kataloniens unterstützten durch Solidaritätsfasten, wie sie sagten, den Hungerstreik der 4 PDeCAT-Mitglieder im Gefängnis, die der Rebellion und des Aufstands angeklagt sind. Auch am Tag danach fasteten nach einigen Angaben Quim Torra und seine Mitarbeiter ein paar Stunden aus Protest gegen Madrid, Spanien und die Verfassung des Landes. Es kam am Freitag zu Autobahnblockaden durch CDRs, das sind die Comités de la Defensa de la República, die Komitees zur Verteidigung der Republik. Die Autobahn A7 wurde fast den ganzen Tag mit Autoreifen und Klamotten blockiert. Erstaunlich dabei, die Polizeiführung hatte Befehl gegeben, die Autobahnblockierer gewähren zu lassen und nicht einzugreifen. Eine offene Kampfansage der Separatistenführung natürlich an die eigene autonome Region, an den Staat und an die eigene Polizeiführung. Eigentlich ein grotesker Vorgang, dem die gleichen Politiker, die keinen Moment zögern würden, gegen Protestierende, die soziale Forderungen stellen, die Polizei einzusetzen, behindern nun die normale Polizeiarbeit. Welcome to Free Catalonia, kann man da nur sagen. Gut, auch die katholische Kirche bekommt heute eine Nachricht gewidmet hier im Barcelona-Katastrophenblock. Es geht um einen Kinderschänder, beziehungsweise das Thema Päderasten, Vergewaltiger und Kinderschänder in der katholischen Kirche. Der Erzbischof von Barcelona half 1990, wie nun herauskam, einem Päderastenpfarrer bei seiner Flucht vor der Justiz. Der Päderast hatte 1988 einen 13-Jährigen missbraucht und vergewaltigt und sollte 5 Jahre in den Knast. Bevor er nun vor dem Richter erschien, um verurteilt das Urteil anzunehmen, hatte der Bischof den Strolch dann schnell zu einer dringenden Mission nach Südamerika geschickt, wo sich dann seine Spuren verloren. Halleluja, im Namen des Herrn unterwegs. Häuserdächern, trinken Sekt aus Pappbechern. Du erzählst mir vom letzten Jahr und wie der Sommer in Kairo war. Ich hör zu, Augen geschlossen, mir einen Moment so sehr genossen. Alles dreht sich viel zu schnell, graue Häuser, graue Welt. Du bist das, was mich am Leben all das nicht tragen. Ohne dich hört mein Herz auf zu schlagen. Du machst mich wach und wacher, so wie ein Herzschrittmacher. Ohne dich hört mein Herz auf zu schlagen. Ohne dich hätte ich so viele Fragen. Du machst mich wach und wacher, du bist mein Herzschrittmacher. Du bist mein Herzschrittmacher. Alles so weit weg in der Ferne, unter uns Beton, über uns die Sterne. Du strahlst mit jedem Wort, ich will an keinen anderen Ort. Augen zu, ich denk nicht an morgen, sie sind weg, die Zweifel, die Sorgen. Alles dreht sich viel zu schnell, müde Augen, müde Welt. Doch du bist das, was mich am Leben hält. All das nicht tragen. Ohne dich hört mein Herz auf zu schlagen. Du machst mich wach und wacher, so wie ein Herzschrittmacher. Ohne dich hört mein Herz auf zu schlagen. Ohne dich hätte ich so viele Fragen. Du machst mich wach und wacher, du bist mein Herzschrittmacher. Du bist mein Herzschrittmacher. Mein Herz schlägt, mein Herz, mein Herz schlägt, mein Herz, mein Herz schlägt. Und mein Herz schlägt, mein Herz, mein Herz schlägt, mein Herz, mein Herz schlägt. Ohne dich könnte ich all das nicht tragen. Ohne dich hört mein Herz auf zu schlagen. Du machst mich wach und wacher, so wie ein Herzschrittmacher. Ohne dich hört mein Herz auf zu schlagen. Ohne dich hätte ich so viele Fragen. Du machst mich wach und wacher, du bist mein Herzschrittmacher. Du bist mein Herzschrittmacher. Niemands Land és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Ho, ho, ho, ho, ho. Gut. Diese Musik hatte ich gesucht. Wir befinden uns in der Zielgeraden schon im heutigen Niemandsland. Wir rennen ein auf die Zielgerade zu, noch 15 Minuten. Und sprechen wir, wie immer, über Kultur bzw. über Kino. Was gibt's da Neues? Ja, für wie immer jeden Mittwoch, nächste Woche im Goethe-Institut wieder. Aber noch ganz kurz zu dem Film, den die letzte Woche gebracht haben. die Akte General. Ich bin hingegangen, habe mir das angeguckt. Also da geht es um diesen Staatsanwalt, Generalstaatsanwalt in Hessen, der so um den 60er Jahre rum Fritz Bauer, der da betrieben hat, das war seine Initiative, den israelischen Geheimdienst informiert hat, dass Adolf Eichmann höchstwahrscheinlich in Argentinien ist, der dann also tatsächlich da dann geschnappt wurde. Ne? Aber das Gute an dem Film ist eben, dass da sehr deutlich wird diese Zeit. Ja? Adenauer ist Kanzler und trotz aller Entnazifizierung sitzen natürlich überall noch die alten Chargen, die alten Seilschaften drin, nicht nur in der Bundeswehr zum Beispiel, die es ja dann doch wieder gab, sondern in der Justiz, in der Politik, überall. Ja? Und die wollten das eigentlich verhindern. Also das war sehr gut. Ja? Und jetzt nächste Woche geht es auch ein bisschen darum, Mittwoch um 19.30 Uhr, Sophie Scholl, die letzten Tage. Den habe ich zwar auch schon gesehen, schon vor ein paar Jahren, aber ich glaube, ich gucke mir den trotzdem nochmal an. Also da geht es darum, dass eben diese Studentin da, 1943 war das, Sophie Scholl mit ihrem Bruder und noch zwei anderen, dass die so eine Art Widerstandsgruppe gegründet haben, die Weiße Rose, Flugblätter gemacht haben, an der Uni verteilt und dann wurden sie eben geschnappt und verhört in München im alten Wittelsbacher Palais und das war damals das Hauptquartier der Gestapo. Also vielleicht gucke ich mir den nochmal an, einfach weil in der Zeit, wo wir heute leben, geht's irgendwie wieder in diese Richtung, kommt mir vor. Ne? Es geht ja um das Thema Zivilcourage genau. Und um das Thema Moral in einer Zeit, in der die Moral so relativiert wurde, dass das Unrecht recht wurde. Und ich werde nie vergessen, ich hatte mal mit einer Gruppe diesen Film gesehen, mit einer Deutschlernergruppe mit sehr hohem Niveau. Und wir hatten eine wirklich wunderbare und tolle, interessante Debatte über Moral, über Recht und über ja, den Glauben an ein Recht, das existiert. Ich meine, uns kommt dieser Name Scholl, die Geschwister Scholl und so, das kommt uns relativ bekannt vor. Ne? Und, oder auch andere Namen aus dieser Zeit noch, Stauffenberg oder Bonhoeffer und Niemöller und so. Warum sagen uns diese Namen was? Weil das war halt, was wir in der Schule erfahren haben über den Widerstand gegen die Nazis. Warum? Weil die eben alle aus bürgerlichen Kreisen oder auch aus kirchlichen Kreisen kamen, also sogar Militärs und Adelige waren teilweise im Widerstand. Ne? Die waren einfach damals, gerade auch in dieser Adenauerzeit, präsentabel, vorzeigbar. Ne? Und sie waren keine Kommunisten ja, und genau. keine Linke. Vor allem. Das war das Hauptkriterium. Ja, ja. Weil also, das Land brauchte ja auch Helden und gute Deutsche. Und das waren ja nun gute Deutsche. Und Helden, aber eben auch keine Kommunisten. Das war immer wichtig in der Zeit des Kalten Krieges, im Adenauer-Regime. Gerade die Linken damals, ne, die waren ja die Hauptlast vom Widerstand überhaupt getragen haben, die auch am größten die größten Verluste hatten. Ne? Aber darüber die auch zuerst wir, in die KZs kamen. Darüber wissen wir merkwürdigerweise ganz wenig nur oder gar nichts. Ne? Also Namen oder Kreise. Die Widerstand aus der Arbeiterklasse, Gewerkschaften, KPD, anarchistische Organisationen, Rote Hilfe und so weiter. Ne? Von denen hat man mindestens in der damaligen Bundesrepublik nichts erfahren. Da musste man schon DDR-Fernsehen gucken. Genau, oder ja. DDR-Radio hören. Die haben natürlich den Kult auch betrieben, um den kommunistischen Widerstand gegen die Nazis. Das war dann die andere Seite. Und die wurden dann eben vom Westen auch als Kommunisten dargestellt. Und da wurde immer gesagt, ja, aber guckt mal, die Kommunisten haben ja auch jetzt ihre Diktatur errichtet. Insofern sind die wie die Nazis. Das war die Zeit der Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus. Und deshalb waren die nicht präsentabel in bürgerlichen Kreisen. So, auch wenn jetzt diese Geschwister Scholl nicht aus diesen Kreisen kommen, der Film ist sicher sehenswert. Der Film ist absolut sehenswert. Ich würde sogar sagen, der Film ist schon so eine Art Klassiker dieses Genres, weil er auf jeden spektakulären Effekt verzichtet, weil er ganz klar und nüchtern und mit einer menschlich unglaublichen Wärme diese wunderbaren Menschen zeigt, wie sie waren. Und es ist nichts erfunden, sondern alle Dialoge basieren auf den Verhörprotokollen, die die Gestapo selber von der ganzen Geschichte angefertigt hatte. Insofern kann man wirklich dankbar sein, dass es solche Filme gibt. Verschiedene Sachen werden im Moment in Deutschland produziert, wo man sich freuen kann, dass es sowas gibt. Wir hatten ja schon die Serie Babylon Berlin ausführlich hier vorgestellt. Dann gibt es noch eine neue Serie, die heißt Dogs of Berlin. Die werden wir, wenn ich mir da eine Folge von angeguckt habe, werde ich die einmal vorstellen. Jetzt geht es um etwas sehr Interessantes. Es geht um ein Serienprojekt von Sky, das heißt Das Boot. Es ist eines der teuersten deutschen Serienprojekte und hat sich für Sky offenbar ausgezahlt. Der Sender lässt Das Boot weiterlaufen. Das ist auch eine Botschaft ans hiesige TV-Geschäft. 8 Folgen, a 60 Minuten bei Gesamtkosten von 26,5 Millionen Euro. Auf die Sendeminuten gerechnet ist die Serie Das Boot teurer als das gefeierte Mammutprojekt Babylon Berlin. Umso bemerkenswerter, wie schnell und unkompliziert der Pay-TV-Sender Sky und die Produktionsfirma Bavaria nun grünes Licht für eine zweite Staffel geben. Bereits im nächsten Jahr sollen die Dreharbeiten beginnen. Große Teile des Ensembles bleiben dem Projekt erhalten. Schon vor der deutschen Erstausstrahlung von Das Boot bei Sky soll die Serie bereits in über 100 Länder verkauft worden sein. Nun veröffentlichte der Sender die Zuschauerzahlen. Demnach hat die Serie bereits innerhalb der ersten 10 Tage mit den fest terminierten Ausstrahlungsterminen 1,13 Millionen Menschen im Fernsehen erreicht. Über die non-linearen Verbreitungswege wurden 1,89 Millionen Abrufe gesammelt. Das liegt weit vor den Ergebnissen der Sky-Erstausstrahlung von Babylon Berlin im letzten Herbst, die für das Haus damals schon einen gigantischen Erfolg darstellten. Dabei waren dem Bootprojekt in der Branche anfänglich wenig Chancen auf Erfolg nachgesagt worden. Warum eine Erzählung neu auflegen, die bereits Film- und Fernsehgeschichte geschrieben hat? Wolfgang Petersen, erinnern wir uns, hatte mit seinem 1981 entstandenen, erst als Kinofilm, dann als Miniserie auf den Markt gebrachten Werk neue Standards gesetzt. In Hollywood wird das Urboot auch als Inspiration dafür gefeiert, was mit den Mitteln des TV zu schaffen ist. Doch den Verantwortlichen gelang es, bei ihrem sehr freigestalteten Reboot, Teile des Vorbilds zu erhalten und gleichzeitig um moderne Techniken des Serienerzählens zu ergänzen. Es gibt jetzt einen europäischen Kontext, moralisch hoch ambivalente Charaktere und eine weibliche Sicht auf das Kriegsszenario, ohne dass das zu konstruiert wirkt. Gut, wir sind gespannt, was dabei rauskommen wird. Wir empfehlen also Das Boot, die neue Serie, und wir freuen uns, wenn wir die gesehen haben und die vorstellen können. Ich weiß nicht, ob du auf sowas stehst, Werner, aber ich finde es einfach spannend, die Filme aus einer komplexen Sicht zu betrachten. Einer meiner Lieblingsfilme über den Krieg, über den Ersten Weltkrieg, heißt auch Merry Christmas. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ach, mit David Bowie, ne? Nein. Nicht? Nein. Nicht der? Nein. Ah, Happy Christmas? Merry Christmas. Merry Christmas ist ein Film, der aus der Perspektive von deutschen, britischen und französischen Soldaten, die sich in den Schützengräben Weihnachten 1918 verbrüdern und gemeinsam Weihnachten feiern und Fußball spielen. Ein wirklich toller, interessanter, gut gemachter Film, der zeigt, dass der Krieg eigentlich zwangsweise den Leuten und besonders den jungen Generationen aufgedrückt wurde. Vielleicht noch eine Nachricht, wenn du keine mehr hast, zum Thema Film? Nee, heute nicht. Dann etwas über den Menschenrechtsfilmpreis, der geht an das Flüchtlingsdrama Stix. Flucht und Fluchtursachen waren Hauptthemen beim Deutschen Menschenrechtsfilmpreis 2018. Die renommierte Auszeichnung wurde jetzt in Nürnberg verliehen. Schirmherr war, Achtung, unser Liebling, Bundespräsident AD Joachim Gauck. Da hat er ja mal was Gutes gemacht. Zur Preisverleihung in der Nürnberger Tafelhalle waren zahlreiche Prominente angereist. Die Laudatio auf die Preisträger hielt die Schauspielerin und Präsidentin der Deutschen Filmakademie Iris Berben. Die ist ja auch keine Unbekannte. Und auch eine Menschenrechtsaktivistin. Sie hob das herausragende filmische und damit zugleich gesellschaftliche Engagement der Preisträger hervor. Gut. Die Preisträger 2018, Kategorie Langfilm, Kinofilm Stix von Regisseur Wolfgang Fischer. Heute ist keine Zeit mehr, den Film vorzustellen, das werden wir nächste Woche machen. Wir werden uns den ansehen und dann auch kommentieren. Kategorie Kurzfilm, Dokumentarfilm Joe Boots von Florian Baron. Kategorie Magazinbeitrag, erst integrieren, dann abschieben. Deutschlands absurde Asylpolitik 2017 von Naima El Moussaouri und Ralf Hötte. Wir hatten ja letzte Woche über den Fall berichtet, dass eine ausgebildete Krankenpflegerin nach jahrelanger Integration dann plötzlich wieder in ihre Heimat abgeschoben wurde. Und unser alter Freund Gauck ist da in dieser Nachricht auch überliefert, wie er seine Ansprache beendet hat. Hat er da gesagt, was für ein schöner Sonntag. Wahrscheinlich nicht. Wir wissen, das hat er gesagt. Ich zitiere den mal, wenn du so scharf drauf bist. Festredner war also Schirmherr Joachim Gauck, der sagte, wir wissen, mit einem Bild oder einem Film lässt sich mehr sagen als mit vielen Worten, Berichten oder Statistiken. Ja, das erklärte Gauck. Deshalb, jetzt weiter Gauck, müssten diese Anregungen, Achtung, im Sinne des politischen Wirksamwerdens eingesetzt und gefördert werden. So, jetzt sag mal noch einer hier im Niemandsland was gegen Gauck oder macht einen blöden Witz über diesen Mann. Was für ein schöner Sonntag. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hiermit ganz offiziell unsere schöne Niemandsland-Sendung. Werner, deine Schlussworte bitte ans Publikum, an die Hörerinnen und Hörer. Bueno, wenn wir uns nächste Woche sehen, dann brauche ich jetzt noch niemand frohe Weihnachten zu wünschen und verabschiede mich einfach und hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer im Sinne des politischen Wirksamwerdens die Informationen, die sie heute aufgesogen haben, irgendwie umsetzen. Was? Für ein schöner Sonntag. Gut, ich sage auch Tschüss, Adeo. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, 2 Stunden an den Radios zu sein und sich von uns inspirieren zu lassen. Vielen Dank. Bis nächste Woche dann. Agur, Adeo, Adios. Ihr Niemandsland. Tschüss. Er war vom Bildschirm eingeschlafen, Aftershave von Autoreifen flickerten und poppten auf, Aschenbecher auf dem Bauch. Träumt er auf dem Sofa vor sich hin, Palmenstrand und Dachausbau im Sinn, wird wach von einem Lied, das einer singt und das er kennt. Das jeder kennt. Durch einen schmalen Augenspalt, da sieht er in schwarz-weiß und alt, Hochöfen und Mietskasernen, Blaumänner und Gaslaternen, rote Fahnen wehen vorm Eisenwerk, darüber 3 Akkorde Voice-Over. Und der Refrain geht, wenn dein Arm es will, stehen Räder still, alle Räder still. Dann trinkt er aus, sagt zu sich selbst, beim Schlafen gehen, schon klar, Hermann. Doch ohne Streik wird das nicht gehen, wird gar nichts gehen. An Bandschuttrutsche, Packstraße, Computermaus und Rewe-Kasse, in der Kita auf Station, für sauren Apfel Mindestlohn. Auf Baugerüst Kommissionierstapler, in Schlange Kühlhaus und Hotspot-Lager, an Bord des Thunfischfangtrawler auf dem großen Meer, mitten im Meer. Die Turnschuhmacher von Jakarta, die Näherin im Nildelta, Kumpel in der Mongolei, die Eisengießer von Mumbai, Busfahrer im Knast von Teheran, Wanderarbeiterinnen von Sichuan, das Kupferschmelzkind ohne Geld und Gott auf Elektroschrott, Berge von Schrott. Liegt wach und sieht vor sich, wie alle die zusammenstehen im Streik. Denn nur so weiß er, wird es anders gehen, einmal besser gehen. Nachmittag sitzt er in der Hand, ein Bier beim Fußball, gelbe Wand, allein in Elfis Grillstation. Und sing You Never Walk Alone. Nach Tardor Talkshow Lotto Tagesthemen labert ein Pfaff vom Glück und danach streben. Die Erntehelfer im Weinberg des Herrn preisen die Herren der Bankenherren. Güterzüge rattern, quietschen, kommt die letzte Straßenbahn zum Stehen. Hermann knipst das Licht aus, denkt, verdammt, das muss doch auch noch anders gehen. Und weiß es längst, denn ohne Streik wird gar nichts gehen.